Mörder klagen die Opfer an. Diebe stecken die Bestohlenen ins Gefängnis. Ein Dorftrottel wird zum Bildungsminister ernannt. Ein Kleptomane leitet die Finanzaufsichtsbehörde. Ein Waffenlobbyist reist zur Friedenskonferenz. Ein Päderast wird Direktor des Kinderhilfswerks. Ein Priester wird Wissenschaftsminister. Ein Frauenfeind wird an die Spitze des Ministeriums für Gleichberechtigung gestellt. Rassisten übernehmen das Ministerium für Rassenintegration. Oben ist unten und unten ist oben. Groß ist klein und dick ist dünn. Willkommen im Niemandsland. Von hier berichten wir über eine verkehrte Welt, in der gut böse ist und alles nichts. Und eins keins und hier dort. Und jedes Ende ist ein Anfang. Niemandsland. 91,4 FM bei Contrabanda. Ich wär eine Blume. Du kämest stillgegangen, nimmst mich zum Eigentum, in deine Hand gefangen. Auch wär ich gern ein roter Wein und flöße süß durch deinen Mund und ganz und gar in dich hinein und machte dich und mich gesund. Bertolt Brecht, schlechte Zeit für die Jugend. Statt im Gehölz zu spielen mit Gleichaltrigen, sitzt mein junger Sohn über die Bücher gebückt. Und am liebsten liest er über die Betrügereien der Geldleute und die Schlechtereien der Generäle. Wenn er das Wort liest, dass unsere Gesetze es den Armen und den Reichen verbieten, unter den Brücken zu schlafen, höre ich sein glückliches Lachen. Wenn er entdeckt, dass der Schreiber eines Buches bestochen ist, leuchtet seine junge Stirn. Ich billige das, aber ich wollte doch, ich könnte ihm eine Jugendzeit bieten, in der er ins Gehölz spielen ginge mit Gleichaltrigen. Nun kommen wir zum Markt, wo die Verkäufer einander treffen, manches Mal ins Schwarze. Verschwiegen wie die Diebe, schamlos wie die Säufer, bewegen sie sich in der Welt der Preise. Verkaufend alles, Von der Milch der Kühe bis zu der Morgenröte überm Eise und zwischendurch zurückgehaltene Farze. Bertolt Brecht. Den Kapitalismus zur Vernunft rufen heißt, ihn auffordern, seine Kontobücher durchzulesen. Tropfenfall und weit hinein ins dunkle Land, sanft wie ein Schleier ausgespannt, der sich im Winde senkt und hebt und leblos ist und dennoch lebt. Der Acker, der die Wolke zieht, der Himmel, der zur Erde strebt, das wogt und rinnt und klagt und bebt in diesem stetig leisen Lied, so wie ein tiefer Geigenklang geheimer Sehnsucht dunklen Drang in Töne hüllt und weiterträgt und da und dort ein Herz bewegt, das nach demselben Heimwehland sich sehnend keine Worte fand. Und was nicht Wort, nicht Geige sagt, wird Ton und schwillt zu stiller Macht im stetig leisen Wiegetakt der windbewegten Regennacht. Die nimmt, was klaglos rang und litt, in ihre dunklen Lieder mit. Es ist übrigens Samstag, der 26. Juli 2014. Ein wirklich mittlerweile sehr, sehr heißer Tag hier im Zentrum von Barcelona. Ich habe für ein bisschen Frische gesorgt, das Fenster aufgemacht und wir lassen mal den Wellenklang erschallen und das Geschrei der Möwen. Seit längerer Zeit schon wollte ich über einen Film berichten, einen Film vorstellen, der den gleichen Namen hat wie diese Radiosendung Niemandsland. Niemandsland ist ein Antikriegsfilm aus dem Jahr 1931 von Viktor Trivers. Produktionsland ist Deutschland, Originalsprache ist Deutsch, das Erscheinungsjahr, wie gerade gesagt, 1931 und der Film dauert 93 Minuten. Regie und Drehbuch Viktor Trivers, Produktion Anton Rech für die Resco-Filmproduktion. Die Musik stammt von Herrn Hans Eisler, die Niemandsland-Suite. Ich werde die mal gerade auflegen und dann berichte ich einmal, worüber dieser Film eigentlich handelt. Niemandsland. Niemandsland ist eine Suite für Orchester. Es ist die Suite Nummer 2, Opus 24. Die besteht aus 4 Sätzen, aus einem Vorspiel, Moderato, dann Capriccio über jüdische Volkslieder, ein Andante und es endet mit einem Marschtempo. Ein paar Worte zur Handlung. Der als Allegorie auf die Sinnlosigkeit des Krieges gestaltete Film erzählt das Schicksal von 5 Männern aus 5 unterschiedlichen Ländern. Die Geschichte wird eingeführt mit Szenen aus dem Privat- und Berufsleben der handelnden Personen. Ein deutscher Tischler, ein britischer Offizier, ein französischer Fabrikarbeiter, ein schwarzer Varieté-Tänzer und ein jüdischer Schneider. Sie alle sind unterschiedlicher Herkunft und haben als Privatmenschen nur wenig gemein. Während des Ersten Weltkriegs finden sich alle 5 Versprengten in einem Unterstand im Niemandsland zwischen den Fronten wieder. Während um sie herum der Krieg tobt und links und rechts von ihnen Granaten einschlagen, nähern sich die 5 Männer, deren Schicksal aus Feinden Verbündete im Kampf ums nackte Überleben gemacht hat, allmählich einander an. Einer von ihnen, der jüdische Schneider, hat nach einem kriegsbedingten Schock die Sprache verloren. Der afrikanische Soldat dient den Männern als Dolmetscher. Bald ist man sich über alle nationalen Chauvinismen, Religionen und Hautfarben hinweg, über die Absurdität des Krieges einig. Unterstand, der Schützengraben, den sie als letzten Zufluchtsort gegen den Beschuss durch Freund und Feind errichtet haben, wird zu einer winzigen Oase des Friedens, den sie erst wieder verlassen, als sie die Nachricht vom Waffenstillstand erreicht. Symbolhaft für das Entfernen alles Trennenden zwischen den Völkern ist ein Drahtverhau zwischen den Kombattanten, den diese schließlich entfernen. Eine Geste für den Neubeginn der verfeindeten Völker. In der Besetzung, Ernst Busch spielt den deutschen Soldaten, Hugh Stephen Douglas den englischen Soldaten, Louis Douglas ist der schwarze Soldat, Georges Péclet, der französische Soldat, Wladimir Sokolov, ein unbekannter Soldat, René Stobrava, die Deutsche, Elisabeth Lennartz, irgendwo in der Welt, Zoe Frank, die Engländerin, Rose May, die Französin und verschiedene andere. Die Kamera führte Alexander von Lagorio. Das war der zweite Satz, Capriccio über jüdische Volkslieder, Suite für Orchester Nummer 2, Opus 24, Niemandsland von Hans Eisler. Übrigens, eingespielt von dem Orchester HK Gruber, Roaring Eisler. Es spielt das Ensemble Modern. Hören wir den dritten Satz, das Andante. Wir hörten soeben den dritten Satz, das Andante aus der Suite für Orchester Nummer 2, Opus 24, Niemandsland von Hans Eisler. war der letzte Satz der Suite für Orchester Niemandsland von Hans Eisler. Die Filmmusik zu dem gleichnamigen Film Niemandsland von 1931 von Viktor Trivers. Wir hatten gerade die Handlung beschrieben, ein paar Worte zur Produktion des Films. Der Film gilt als einer der bedeutendsten deutschen Antikriegsfilme. Produziert wurde das Werk von einer kleinen deutschen Filmgesellschaft in Frankreich, Balmusette, und in London die großen Straßenszenen. Die Idee zu Niemandsland lieferten Leonhard Frank und Trivers selbst. Regisseur Trivers definierte seine Intention wie folgt. In Niemandsland ging es mir nicht darum, die Gräuel des Krieges, sondern seine grausame Sinnlosigkeit bloßzustellen. Wenn Feinde der Atmosphäre des Massenwahnsinns entronnen auf einem Fleckchen Erde zwischen den Fronten zusammentreffen werden, dann werden sie auch die gemeinsame Sprache einfacher menschlicher Gefühle finden. Das wäre doch wohl die aufschlussreichste Anprangerung des Krieges. Niemandsland wurde am 10. Dezember 1931 in Berlins Terralichtspiele uraufgeführt. Aufgrund seiner stark pazifistischen Tendenz wurde der Film von deutschnationaler und nationalsozialistischer Seite von Anbeginn massiv attackiert. Unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Faschisten, durch Hitler, am 22. April 1933 wurde der Film von der NS-Filmprüfstelle wieder verboten. Die Nationalsozialisten versuchten, aller im Reich vorhandenen Kopien habhaft zu werden, um sie im Anschluss daran zu vernichten. Neunzehn Tage vor dem Verbot in Deutschland am 3. August 1933 wurde der Film unter dem Titel Hell on Earth erstmals in den USA gezeigt. Die Schauspieler Ernst Busch und Louis Douglas lieferten auch die Gesangsnummern, darunter das bekannte Der heimliche Aufmarsch, wie wir gerade gehört haben. Arbeiter Bauern, nehmt die Gewehre zur Hand, zerschlagt die faschistischen Räuberheere. Die Musik von Hans Eisler, hier eingespielt vom Ensemble Modern auf dem Album Roaring Eisler von H.K. Gruber dargeboten. Eine wirklich tolle Aufnahme, muss ich sagen. Glasklar eingespielt, diese alten Melodien. Besonders die Märsche und die alten Arbeiterlieder. Niemandsland 1931 und sie befinden sich im Niemandsland 2014. Ich liebe den Sommer. Radio Sommer in Niemandsland. Radio Sommer in Niemandsland. Thank you. still, be still, be still. Niemandsland, wo der Wald das Meer trifft und der Tag die Nacht. Schöner Lieder am blauen Himmel hin. Kein Herz kann sie verstehen, dem nicht auf langer Fahrt ein Wissen von allen Wehen und Freuden des Wanderns ward. Ja, erstmal guten Morgen. Hallo. Ist ja auch eingetrudelt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ist eigentlich heute die letzte oder die vorletzte Niemandsland-Sendung, Direktsendung vor den Ferien? Gut, ich kann nur sagen, das weiß man nie. Genau. Das weiß man nie. Ein weiterer Beweis, dass das Niemandsland mitten in der Welt steht. Ganz die Realität widerspiegelt. Es ist so, in dieser unsicheren Welt, was weiß man da, was kann man da sagen? Aber ich würde mal so sagen, erstmal ja. Erstmal ja, die letzte oder die vorletzte? Erstmal die letzte. Vale. Vor dem großen Sommerloch. Aber wie gesagt, man weiß nicht. Wir werden es aber stopfen, das Sommerloch. Wir werden hier im Zentralcomputer, der immer noch schwächelt, unser Frankie, so heißt der Computer, hat immer noch nicht sein, sagen wir mal, seinen Puls zurückgewonnen. Er liegt noch im Koma. Deshalb alles, was unsere verehrte Hörerschaft zu Ohren bekommt, hier über den Sender, kommt aus einer riesigen Playliste, die wir ständig füttern und eben nicht aus dem Zentralcomputer, der alles lenkt und leitet, weise, wie er ist. Die Perfektion des Paradies wird ja nie existieren. Das ist immer nur eine Zielvorstellung, wo wir hinkommen wollen. Ne? Es ist ein Ideal, ja. Und wie ein großer Mann einmal gesagt hat, die Ideale sind wie die Sterne. Sie zeigen uns den Weg, aber erreichen können wir sie nie. Genug der Philosophie, kommen wir zur harten, brutalen Wirklichkeit. Ich hatte eingangs gesagt, wir leben in einer verkehrten Welt, in der oben unten ist, links rechts, in der die Diebe die Bestohlenen ins Gefängnis bringen. Denken wir an die Banken, wer dagegen protestiert, kommt ins Gefängnis. Und wir leben in einer Welt, in der die Mörder ihre Opfer anklagen. Die Opfer sind selbst schuld. Selbst schuld, selbst schuld. Israel bombardiert Schulen und Krankenhäuser und macht wen verantwortlich für die getöteten Zivilisten? Natürlich die Palästinenser. Das erinnert uns an den Orwellschen Sprech, diesen Neusprech, den auch die amerikanischen Truppen bei ihren Überfällen auf die verschiedenen Länder anwenden. Da heißt es immer, da haben sich ja Terroristen versteckt. Schulen sind keine Schulen. Schulen sind Nester von Terroristen. Krankenhäuser sind keine Krankenhäuser. Da schlüpfen die Terroristen unter und wir müssen sie überall treffen. Dass dabei 20, 30, 40 Kinder in die Luft gejagt werden, das nannte man und nennt man immer noch die sogenannten Kollateralschäden. Das ist die Sprache aus dem Wörterbuch der Unmenschen. Ja, wir haben ja vor genau 7 Tagen in der letzten Sendung angefangen, über diese Entwicklung da zu reden. Und da waren es noch etwas knapp unter 300 Toten Palästinensern, die jetzt angestiegen sind auf über 850 in nur einer Woche. Ja. Was auch angestiegen ist, muss man sagen, und damit hat wohl Israel nicht gerechnet, dass die Hamas besser vorbereitet war auf einen Einmarsch, als sie gedacht haben. Vor einer Woche waren es noch 2 tote israelische Soldaten und jetzt sind es schon 35. Ja. Ja, das ist bitter, wenn man selber dann einiges abkriegt. Dann tut das natürlich weh, dann heult man auf und nennt die feindlichen Kombattanten Terroristen. Das ist die Sprache, die angewendet wird und die aus allen Lautsprechern immer noch gepustet und verbreitet wird. Trotzdem habe ich das Gefühl, und ich mag mich irren, aber irgendwas bröckelt in diesem ganzen unmenschlichen Propagandasystem, wenn Israel, was es seit Jahren tut, und wir sympathisieren mit dem Land und dem Volk Israels, wir sympathisieren aber nicht mit seinen politischen, ins Faschistische spielenden Führungen, die Menschen niedermachen, wie und wann sie wollen. Mit diesen Leuten wollen wir nichts gemein haben. Es bröckelt also was, weil seit Jahren wird regelmäßig irgendwas bombardiert, im Gazastreifen, dann war es im Westjordanland und sonst wo. Und mittlerweile ist doch ein Unterton eingeflossen in die internationale Debatte um Israel, den ich glaube, vorher nicht wahrgenommen zu haben. Es wird doch mehr kritisiert. Zum Beispiel kam El Periódico de Catalunya, kam am Mittwoch mit einer riesen Seite. Weltweite Schande stand da drauf und dann sah man getötete Kinder im Gazastreifen. Sowas hat es, glaube ich, bis jetzt so noch nicht gegeben, oder? Doch, in einzelnen Zeitungen schon, muss man sagen, auch früher schon, also auch bei der letzten Bodeninvasion 2006, glaube ich, war das. Bei einzelnen Zeitungen schon, aber generell kann ich das eben leider nicht feststellen. Und insofern ist die Medienlandschaft nur ein Reflex davon, was wir für Regierungen haben. Ja, also weil du vorher gesagt hast, wir sind dafür, dass es einen israelischen Staat gibt, dass die das Recht haben, sich zu verteidigen. Aber zu solchen Sachen haben sie natürlich nicht das Recht. Und sie haben auch nicht das Recht, immer noch mehr palästinensisches Land zu besetzen. Also ich zum Beispiel, ich finde es korrekt, dass es einen Staat Israel gibt, aber in den Grenzen von 1967, ne? Und nicht wie jeder imperialistische Staat sich immer noch mehr ausdehnen und noch mehr Länder oder Land zu besetzen. Und wer jetzt dieser Regierung da von diesem Staat entgegentreten müsste und die korrigieren oder müsste oder auch Druck ausüben müsste, sind dann eben andere Regierungen. Aber wer und wo, wie sind da die Reaktionen? Also lauwarmes Geschwätz und ja, so schön ist es natürlich nicht, wenn da hunderte, inzwischen geht es schon Richtung 1000, ja, 900, über 900 Zivilisten, die umgelegt werden, also brutal, wie du gesagt hast, gegen Schulen, gegen Krankenhäuser. Die ganze Infrastruktur ist zerstört, keine Wasserversorgung mehr, Ambulanzen werden beschossen. Und also jetzt im Moment, seit heute Vormittag, glaube ich, nachdem Israel erstmal eine siebentägige Feuerpause abgelehnt hat, haben sie jetzt großzügig zugestanden, 12 Stunden. Feuerpause, ja. Und wer da Druck ausüben müsste, wären eben unsere Regierungen. Aber da tut sich nichts, ja. Also jetzt von Spanien, Deutschland sowieso nicht. Und auch von Spanien aus gesehen, weder von der PP-Regierung in Madrid, noch von der CiU-Regierung hier in Katalonien, ja. Die haben dermaßen gute Verbindungen und Geschäftsinteressen, die werden Teufel tun und da Gefahr laufen, ihre Geschäfte aufs Spiel zu setzen. Also von daher ist nichts zu erwarten. Die zivile Gesellschaft antwortet natürlich auch. Es gab weltweit Demonstrationen, wirklich mit Tausenden und Abertausenden Menschen, die protestierten gegen die Luftmassaker, die israelische Luftwaffe da veranstaltet im Gazastreifen. Das Problem ist, die Leute wissen nicht wohin. Man fordert die Leute auf, mit Handy oder irgendwelchen Lautsprechern und Zettelaktionen verlassen sie ihre Häuser, aber wo sollen die hinlaufen? Dieser ganze Gazastreifen ist ja wie ein gewaltiger Knast, ein großer Freilichtknast, in dem die nur von einer Ecke in die andere rennen können. Und sich irgendwo verstecken oder Schutz suchen, nützt gar nichts. Die Bomben sind mittlerweile so präzise und haben eine derartige Durchschlagkraft, dass selbst ein 5 Meter Betonbunker, der würde nichts nutzen. Da knallen die Bomben einfach rein und vernichten alles. Das ist leider die schreckliche Realität. Und alles, was da passiert, kommt mir wirklich vor wie ein unglaublicher Zynismus. Das muss man sagen. Und die Komplizenschaft, die stillschweigende Komplizenschaft ist auch sehr erschütternd, von der wir umgeben sind. Und natürlich auch immer wieder dieses Argument, wenn man etwas dagegen sagt, sei man Antisemit. Man kann es schon nicht mehr hören, man möchte schon brechen und irgendwelche Kotzeimer bereitstellen. Wenn so ein Argument kommt, dann kann man nur sagen, mein Gott, wie schäbig, wie niedrig und wie schmutzig mit so einem Argument den Leuten ständig, ja, in den Ohren zu liegen. Israel hat also am Freitag, den 18. Tag in Folge, seine Offensive gegen den Gazastreifen fortgesetzt. Auch der Raketenbeschuss israelischen Territoriums von palästinensischem Gebiet aus ging natürlich weiter. Die Zahl der getöteten Palästinenser stieg auf 825 mittlerweile. Heute werden es mehr sein. Heute Morgen wurden noch, weiß ich nicht wie viele, in die Luft gejagt. Ich habe gestern Abend schon mehr als 850 gehört. Gut. Unter den Opfern sind mindestens 150 Kinder. 5.240 Menschen wurden verletzt. Und verletzt heißt ja nun, da fehlen Arme, Beine, Glieder abgerissen und was da alles so passiert. Die israelische Armee meldete am Freitag den Tod eines weiteren Soldaten. Wie sich das anhört. Die verlieren einen Soldaten und die anderen verlieren Hunderte von Zivilisten. Die Zahl der getöteten Israelis stieg damit seit Beginn der Offensive, du hast das gerade gesagt, auf 36. Drei von ihnen waren Zivilisten, ebenso wie 80% der palästinensischen Opfer. Ein 2,5-jähriger Junge starb am späten Donnerstagabend, als eine israelische Granate das Mohammed al-Dura Krankenhaus in Gaza-Stadt traf. Ibrahim al-Sheikh Omar, der wegen schwerer Verletzungen auf der Intensivstation des Krankenhauses gelegen hatte, wurde von Granatsplittern getroffen und war sofort tot. 30 weitere Personen wurden bei dem Angriff verletzt. Am Donnerstagnachmittag waren 15 Menschen getötet worden, als die israelische Armee eine Schule der Vereinten Nationen angriff, in der 800 Personen Schutz gesucht hatten. Die respektieren also nichts. Da kann eine Fahne der Vereinten Nationen hoch auf dem Gebäude hängen und da können sogar, ich weiß nicht, ob es da Blauhelme gibt, aber Personal der Vereinten Nationen, das ist also ein Angriff auf die internationale Gemeinschaft, direkt. Es gibt solche, wie jetzt in diesem Fall, Zentren, in diesem Fall ein Krankenhaus, über 100, wo die UNO eben den Flüchtlingen zur Verfügung stellt und den Zuflucht bietet, ja. Und auch die werden jetzt beschossen und die Israelis, die wissen genau, wo die sind, diese Zentren, ja, aber das ist egal, da wird draufgehalten und in diesem Fall sind auch ein paar Mitarbeiter von der UNO gestorben, nicht nur Palästinenser, also vielleicht Palästinenser, die aber für die UNO gearbeitet haben da. Ja, nun heißt es, man müsse den Vorfall untersuchen, das erwiderte ein gewisser General Micky Edelstein, ja. Zu dem Namen sollte man jetzt besser keinen Kommentar machen, der die israelische Bodenoffensive in Gaza befehligt, auf Kritik daran. Die palästinensischen Kampfverbände benutzen zivile Infrastruktur und internationale Symbole als menschliche Schutzschilde, so Edelstein. Mit diesem Argument haben Sprecher der israelischen Armee schon wiederholt gezielte Angriffe auf Schulen, Moscheen, Wohn- und Krankenhäuser gerechtfertigt. Diese Orte seien Waffenlager der Hamas. Somit sei die Organisation für den Tod der palästinensischen Zivilbevölkerung verantwortlich, heißt es offiziell immer wieder in Israel. Ja, mit diesem Argument kann man alles machen. Mit diesem Argument haben auch schon andere Nationen angefangen, Leute zu massakrieren, bis es nicht mehr weiterging. Und konkret in Israel, muss man ja natürlich auch sagen, gibt es natürlich auch, wie soll ich sagen, Widerstand nicht, aber Leute, die wenigstens kritisieren die Politik ihrer eigenen Regierung. Wenige, Haaretz und andere Gruppen oder Zeitungen, nur, also diese, es war immer schon eine Minorität in Israel und naja, weitere Konsequenz, die werden jetzt mehr und radikaler angegriffen denn je von ihren eigenen Staatsangehörigkeiten, anderen Israelis. Rechtsextreme, ja, also in anderen Ländern würde man ohne jedes Problem sagen, das sind Nazis, die physisch die Leute angreifen, die in Israel gegen diesen Krieg protestieren. Und auch Leute, die das so nicht klar gesehen haben, richtig, falsch, da jetzt einzumarschieren und so, gab es ja immer noch vor Beginn des Einmarsches, aber auch die werden immer weniger, also die israelische Gesellschaft, die, weiß jetzt nicht mehr wer, vor kurzem habe ich das gelesen, in einem Artikel sagt einer, die Mentalität, die da herrscht innerhalb der großen Mehrheit der israelischen Bevölkerung ist, dass sie sich, also ihr Land, sehen, wie so einen friedlichen Garten, wo alles schön ist und so, und dass die sich umgeben sehen von Unkraut, ja, von verlassenen Ländern, und da muss man eben ab und zu mit dem Rasenmäher drüber fahren, damit das nicht herein wächst in unseren Garten, ja. Das ist ungefähr das Argument, das auch die weißen Siedler in den USA benutzt haben, als sie den Wild West kolonialisierten und die Indianerstämme vertrieben bzw. ausrotteten. Es hieß da ja auch offiziell, das Land ist unberührt, da lebt offiziell niemand, da leben nur ein paar Wilde, die uns ständig angreifen und uns das Leben schwer machen. Wir haben dieses Land erst besiedelt, wir haben das moderne Leben hierher gebracht, die Technik, die Eisenbahn, fließendes Wasser. Und nun müssen wir dieses Land auch besetzen. Das ist ungefähr diese Mentalität, diese Wild West Mentalität, die da herrscht. Der UN-Menschenrechtsrat hat bereits am Mittwoch in einer Dringlichkeitssitzung die Bildung einer Untersuchungskommission beschlossen, um mögliche Kriegsverbrechen, mögliche sagen die, und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die israelischen Streitkräfte während der aktuellen Gaza-Offensive zu untersuchen. 29 der Mitglieder des Gremiums stimmten für die Entschließung, die der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu anschließend als Travestie verhöhnte. Die USA stimmten gegen die Entscheidung. Deutschland und andere EU-Staaten enthielten sich. US-Außenminister John Kerry sagte derweil seine Unterstützung für einen von Ägypten vorgelegten Waffenstillstandsvorschlag zu. Um Verhandlungen in Gang zu bringen, sollten eine Woche lang die Waffen ruhen. Ausgenommen davon seien jedoch Angriffe der israelischen Armee auf Tunnelanlagen und Raketenabschussrampen. Wo immer die auch sein mögen, wenn die dann auch in einem Krankenhaus sind, im Keller eines Krankenhauses eine Raketenabschussanlage, ist ein kleiner Witz von mir, dann muss sie natürlich auch in die Luft gejagt werden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Hamas sich darauf einlassen wird. Sie fordert ein Ende der Blockade des Gazastreifens. Auch das israelische Sicherheitskabinett, das am Freitag über den Vorschlag beriet, lenkte nicht ein. Der israelische Rundfunk berichtete vielmehr, die Armee sei angewiesen worden, sich kommende Woche auf eine echte Ausweitung der Offensive vorzubereiten. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat am Donnerstag das von ihr verhängte Flugverbot nach Israel wieder aufgehoben. Dagegen verlängerte die Lufthansa am Freitag ihren Stopp aller Verbindungen nach Israel um weitere 24 Stunden. Ich glaube aber heute Morgen gehört zu haben, dass es auch schon wieder aufgehoben wurde. Ich bin jetzt nicht sicher. Wir gucken gleich mal auf die deutsche Internetseite des Spiegel zum Beispiel. Am Freitag waren erneut 3 Raketen auf den Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv abgeschossen worden. Die Verantwortung dafür übernahmen die Al-Qassim-Brigaden der Hamas. Schaden richteten die Geschosse natürlich nicht an. Die fallen immer in irgendeine Gegend, wo sie nie Schaden anrichten. Sie wurden vom israelischen Raketenabwehrschirm abgefangen. Wir hatten letzte Woche auch schon darüber gesprochen, wie das eigentlich alles angefangen hatte. Angefangen hatte das Ganze wohl mit dem Zusammenrücken von Hamas und Al-Fatah. Als diese beiden verfeindeten politischen Strömungen der Palästinenser sich wieder annäherten, da hatte man das Gefühl, und in Israel wohl auch, die Paranoia, jetzt muss was geschehen. Es gibt ja mittlerweile auch den Islamischen Staat, der sich von Syrien jetzt bis in den Irak ausbreitet und wo jetzt so Horrormeldungen durch die Weltpresse geistern, man will da 4,5 Millionen Frauen und Mädchen genital verstümmeln. Mittlerweile wurde das als CIA-Propaganda bezeichnet. Von vielen Experten, die sagen, das ist ein Fake, diese Meldung, um eben den Horror vor diesen Islamisten ins Unermessliche zu treiben. Die wollen Millionen Frauen verstümmeln. Pfui Teufel. Das wäre natürlich wieder ein gutes Argument für neue Kriege, Bombardierungen. Nebenbei könnte man Syrien dann auch noch gleich mit wegbombardieren. Es ist also eine sehr komplexe Situation, die da entstanden ist. Es gibt sogar, Achtung, es gibt sogar sehr viele Stimmen, die Folgendes behaupten. Diese ganze islamistische Al-Qaida-Republik, die jetzt im Entstehen ist, ist seit langem ein Geheimprojekt der westlichen Geheimdienste. Ich weiß nicht, ob dir zu diesem Thema Informationen vorliegen. Nee, also in diesem Fall so nicht, aber natürlich, man hat ja das gesehen, solche Geschichten, die sich erstmal anhören wie eine unglaubliche Verschwörungstheorie. Nach 20, 30, 40 Jahren stellt sich dann raus, dass es eben doch keine Fantasiegespinste waren. Und also...

Ja, das war unser italienischer Freund Alf, Alfredo. Falls du uns gerade hörst, ich grüße dich, Alfredo. Ja, zu dieser Geschichte dann noch, weil wir jetzt über Tote geredet haben, palästinensische Bevölkerung über 850, israelische Soldaten inzwischen 35, 36, aber wir haben noch einen vergessen, nämlich Joseph Wood ist jetzt auch tot, der ist allerdings nicht in Palästina gestorben, sondern in den USA, in Arizona. Da saß der 25 Jahre im Todestrakt von einem Gefängnis und hat auf seine Hinrichtung gewartet. Und jetzt ist er also tot. Aber wie? Ne? Früher, zu der Zeit, die du erwähnt hast, da mit den Indianern und den westlichen, die sich da reingetan haben in ihr Gebiet. Da, wie wurden die Leute damals umgelegt? Hauptsächlich mit Gewehren oder Winchester-Büchsen und so. Dann später, wie wurden die Leute umgebracht? In den USA natürlich aufgehängt. Und dann hat sich die Menschheit weiterentwickelt. Dann gab es den elektrischen Stuhl. Das war dann auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann sind sie jetzt bei der Giftspritze angelangt. Das darf man sich aber nicht so vorstellen, dass sich da ein Mediziner im weißen Kittel neben dich setzt und dir eine Spritze reinjagt, sondern das alles geschieht wie so in einer Art Krankenhausatmosphäre. Ne? Da werden diverse Kanülen gelegt, ne? Und dann der Kandidat wird dann festgeschnallt auf seiner Liege und dann gibt's zwei oder sogar drei verschiedene Injektionen. Die erste soll den Patienten erstmal beruhigen, die zweite dann betäuben und die dritte, da kommt dann das eigentliche Gift und so soll gewährleistet werden, dass er eben ohne Grausamkeit sanft in den Himmel oder in die Hölle befördert wird. Und diese Prozedur soll eigentlich nicht länger dauern als 10 Minuten. Nur in seinem Fall jetzt vorgestern, hat es 2 Stunden gedauert. Ja. Der hat sich noch 2 Stunden lang bewegt und gewunden, war angeschnallt natürlich, gekeucht und geschnauft, ne, auf seiner Pritsche. Und wo seine Rechtsanwälte gesehen haben, dass es nicht funktioniert, dann haben sie eine Unterbrechung beantragt. Das kann man, das ist eine vorgesehene Prozedur, wurde aber abgelehnt und weiter wurde ihm das Gift eingeflößt und so durfte eben der Rechtsstaat dann seinen Todeskandidaten noch 2 Stunden lang foltern. Das war übrigens im letzten halben Jahr der 3. Fall, wo sowas passiert ist. Und welche Schlüsse ziehen wir daraus? Wir müssen uns jetzt auch was überlegen. Wenn unsere korrupten Politiker nicht von selber verschwinden, was machen wir dann mit denen? Ja? Also vielleicht sollten wir doch wieder zur Guillotine übergehen, die ist doch im Grunde noch humaner. Ja, die Frage ist, was für einen Sinn hat so eine Hinrichtungsart? Aber da ist natürlich die Bibel auch mit im Spiel. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es geht um das Racheprinzip, das da wirklich bis ins Extrem vorgeführt wird. Der Kandidat zur Hinrichtung, der Todeskandidat, wird wirklich zu Tode gefoltert. Ob das jetzt ein Zufall ist, eine Schlamperei oder sonst was, das spielt in diesem Fall fast gar keine Rolle. Sondern es wird einfach so durchgezogen. Das ist das Erschütternde wahrscheinlich. Ja, also das finde ich auch sehr interessant, ja, wo wir modernen Christen mit dem Neuen Testament, wir sind ja viel besser als die Muslims und die Juden, die, weil unser Herr Jesus Christus, der hat uns ja die Liebesbotschaft gebracht und so, aber bei diesen Sachen, Todesstrafe, da sieht man halt doch, dass auch bei den Christen das noch unheimlich drinsteckt, ja, dass das alles nur Quatsch ist und Lippenbekenntnis, ja. Und also jetzt gerade Christentum in den USA, ja, gibt's ja ganz viele von diesen protestantischen Sekten, Linken da, die dann hauptsächlich Republikaner und Tea Party wählen. Und wie grenzenlos die Dummheit ist, in der, jetzt nicht nur innerhalb von diesen Leuten, sondern USA-weit, ja, die glauben, dass sie, also ihre Generation, dass sie noch den Weltuntergang erleben dürfen. Das jüngste Gericht und die Wiederkehr von unserem Herrn Jesus Christus sehen dürfen und erleben dürfen. 22% der US-Bewohner glauben das. Ja, 33% glauben, dass man, was in der Bibel steht, wörtlich nehmen muss. Ja, das ist wörtlich zu verstehen. Also genauso wie die Muslim-Fundamentalisten den Koran interpretieren, machen die das auch. 33% der Bevölkerung glauben natürlich an die Schöpfungsgeschichte der Entstehung der Welt, Adam und Eva und so. Und wie viel Prozent glauben, dass die Hölle tatsächlich existiert, als Einrichtung physisch existiert, dass wir die Bösen dorthin kommen? 70% der US-Bevölkerung. Ja, was kann man da erwarten? Halleluja! Halleluja! לכל המאזינים של התוכנית הנפלאה, אני מנס לנט, בברכת שלום מירושלים. השואס נימנס לנט. און פרוגרמה אנ אלמאן. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 26. Juli 2014. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland hier aus der heißen Stadt Barcelona. Paris, Klein-Jerusalem wird Sarcelles genannt, weil dort Juden, Muslime und Christen zusammenleben. Die antisemitischen Ausschreitungen schockieren sie. Das schreibt die Taz heute in ihrer Internetausgabe zum Thema Antisemitismus in Frankreich. Wem die Gewalt gelte, das wisse er aus Erfahrung nur zu gut, sagt der kleine Mann mit den grauen Haaren. Ich bin 87 und habe Marschall Pétain und die faschistischen Milizen erlebt. Jetzt fängt es wieder an. Als 14-jähriger Jude sei er im Gefängnis ausgepeitscht worden, erzählt er. In Constantine, das damals französisch war und heute in Algerien liegt. Er greift in seine Tasche und zeigt eine zusammengefaltete Kippa, die er aus Angst vor Aggressionen beim Gang ins Einkaufszentrum nicht trage. Seinen Namen will der Mann nicht nennen, sonst bin ich in 48 Stunden tot. Einige Tage nach den Ausschreitungen, die weltweit für Schlagzeilen sorgten, sieht das kosmopolitische Einkaufszentrum an der Esplanade des Flanades nur auf den ersten Blick völlig friedlich aus. Die ausgebrannte Apotheke ist nicht zu übersehen und immer noch liegt ein stechender Geruch in der Luft. Schwer beschädigt wurden auch die darüberliegenden Wohnungen, wo eine 91-jährige Frau nur knapp dem Tode entging. Der Angriff auf die Apotheke war gezielt, denn alle wussten, dass die Inhaber eine jüdische Familie sind, die einst aus Nordafrika einwanderte. Zudem blieben der benachbarte Halal-Fleischer La Femme de l'Afrique und der Kebab-Imbiss Norway ebenso unversehrt wie der Supermarkt Istanbul gegenüber. Am vergangenen Sonntag haben im Anschluss an eine verbotene Kundgebung gegen Israels Gaza-Offensive radikale Demonstranten in Sarcelles mehrere jüdische Geschäfte angegriffen und verwüstet. Autos und Mülltonnen brannten, Demonstranten warfen Steine auf Polizisten, diese antworteten mit Tränengas und Gummiknüppeln. Er habe zwei Schwestern in Israel, erzählt der Mann im Einkaufszentrum. Die hätten ihn angerufen und eindringlich gebeten, nach Israel zu kommen, aus Sicherheitsgründen. Aber was soll er da tun? Hier sind deine Kinder, hier sind deine Enkel. Für mich ist es zu spät, sagt er. Ein Mann, Ende 20, mischt sich ins Gespräch ein. Seine Frau drängt ihn, mit nach Israel zu ziehen. Er überlege noch. Die Juden in Sarcelles haben Angst, schreibt die Taz. Die Juden in ganz Frankreich haben Angst. Viele überlegen, nach Israel auszuwandern. Viele sind es bereits, obwohl es in Israel auch alles andere als sicher ist. Mehr als 3000 in diesem Jahr, so viele wie insgesamt 2013. Sarcelles ist eine dieser Pariser Vorstädte mit Wohnhochhäusern, viel Beton, wenig Grün. Man erreicht sie vom Stadtzentrum aus in einer halben Stunde mit der S-Bahn. Dass es ausgerechnet hier antisemitische Ausschreitungen gibt, schockiert und irritiert zutiefst die ungefähr 15.000 hier lebenden Juden aus Marokko, Tunesien und Algerien, die in dieser Ville Nouvelle in den 50er und 60er Jahren Zuflucht fanden, weil sie sich in Nordafrika nicht mehr sicher fühlten. Klein-Jerusalem wird die Vorstadt häufig genannt, weil hier Juden, Muslime sowie chaldäische und koptische Christen nebeneinander wohnen. Sarcelles war immer eine Stadt, in der es sich gut leben ließ und wo alle Gemeinschaften gut auskamen, sagt Lucienne Serbit, die in Sarcelles eine Kindertagesstätte leitet. Diese Barbarei jetzt, die ist für mich unverständlich. Der französische Premierminister Manuel Valls spricht von einem neuen Antisemitismus. Es sei unerträglich für die französische Republik, wenn wieder Menschen ungestraft tot den Juden rufen könnten. Der Bürgermeister von Sarcelles sagt, etwas sei kaputt gegangen am letzten Sonntag und könne, wenn überhaupt, nur schwer wieder in der Hauptstadt repariert werden. François Pupponi ist gerade mit Architekten unterwegs, um die Wiederinstandsetzung der beschädigten Geschäfte zu besprechen. Der 51-jährige Sozialist ist seit 17 Jahren im Amt. Er hat die Leitung des Vororts mit 60.000 Einwohnern im Norden der französischen Hauptstadt von Dominique Strauss-Kahn geerbt, dem späteren Minister und IWF-Direktor. Pupponi glaubt, dass sein Ex-Mentor sein Sarcelles kaum wiedererkennen würde. Das Misstrauen und die Abneigung gegen den anderen hat sich zu tief in die Gesellschaft gegraben. Das habe nicht nur mit der Situation im Nahen Osten zu tun, sondern auch mit der Krise in Frankreich. Offenbar gibt es viel Verbitterung und alle suchen einen Sündenbock. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Israel und die Hamas stimmen einer humanitären Waffenruhe für den Gazastreifen zu. Die 12-stündige Feuerpause soll am frühen Morgen beginnen. Bei einem Außenministertreffen in Paris wollen die Chefdiplomaten im Laufe des Tages Strategien für eine dauerhafte Lösung im Nahostkonflikt ausarbeiten. Die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaften fliegen ab Mittag wieder von und nach Tel Aviv. Der Flugbetrieb werde schrittweise wieder aufgenommen, teilte der Konzern mit. Auch Air Berlin und mehrere US-Gesellschaften fliegen den Flughafen Ben Gurion wieder an. Nachdem eine Rakete in der Nähe des Airports eingeschlagen war, waren Flüge von und nach Israel am Dienstag gestrichen worden. Weitere Wrackteile von Flug MH17 in der Ukraine gefunden. Mehr als eine Woche nach dem mutmaßlichen Abschuss der Passagiermaschine wurden in einem Waldstück Trümmer und weitere Leichen entdeckt. Noch immer kritisieren die internationalen Ermittler, dass Separatisten die Nachforschungen an der Absturzstelle behindern. US-Präsident Obama hat seine Amtskollegen in Zentralamerika aufgerufen, alles zu tun, um den Zustrom von Kindermigranten in die USA zu stoppen. Bei einem Treffen mit den Präsidenten von Honduras, Guatemala und El Salvador betonte Obama die gemeinsame Verantwortung für das Wohlergehen der Minderjährigen. Seit Oktober sind etwa 57.000 Kinder illegal in die USA gelangt. In Bayreuth haben die 103. Richard-Wagner-Festspiele begonnen. Den Auftakt machte am Nachmittag die Wiederaufnahme der Oper Tannhäuser. Eine Neuinszenierung ist in diesem Jahr nicht im Programm. Auf dem grünen Hügel werden bis Ende August zehntausende Klassikfans aus aller Welt erwartet. Das Wetter heute zunächst vor allem im Norden kräftige Schauer und Gewitter, später teils Sonne, teils Wolken, gelegentlich starke Regenfälle, 22 bis 31 Grad. Das waren die Nachrichten in 100 Sekunden von der ARD übernommen. Vielen Dank. Kiew. Human Rights Watch verurteilt Einsatz von Raketenwerfern. USA kontern mit Kritik an Russland. Zweierlei Maß, zweierlei Zunge. Der weiße Mann spricht mit gespaltener Zunge. Der weiße Mann ist in diesem Falle ein dunkelhäutiger Mann. Obama spricht. Der weiße dunkelhäutige mit gespaltener Zunge sprechende Mann spricht mit doppeltem Boden. Die US-amerikanische Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat der ukrainischen Armee Kriegsverbrechen im Donbass vorgeworfen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme kritisierte die Gruppe den viermaligen Einsatz von Mehrfachraketenwerfern des Typs Grad gegen Wohnviertel in Donetsk zwischen dem 12. und dem 21. Juli. Die Lage der Einschläge auf der Frontlinie zugewandten Seite von Häuserzeilen lege nahe, dass die Kiewer Truppen die Raketen abgefeuert hätten, so Human Rights Watch weiter. Ihr Einsatz gegen zivile Ziele könne als Kriegsverbrechen gelten. Die Organisation fordere beide Seiten auf, in Wohngebieten auf den Einsatz solcher Systeme zu verzichten. Am Freitag erhob auch Russland neue Vorwürfe gegen die ukrainischen Streitkräfte. Generalmajor Viktor Posnitschir vom Generalstab erklärte in Moskau, die ukrainischen Truppen hätten mindestens 6-mal Phosphorgranaten gegen Städte im Donbass verschossen. Dies ergebe sich aus Aussagen von Flüchtlingen aus der Region. Sie hätten über Explosionen von Brandgranaten berichtet, wie sie bei Verwendung von Phosphor charakteristisch seien. Solche Geschosse sind seit 1979 geächtet. Von der US-Armee übrigens auch in Fallujah im Irak eingesetzt. Die amerikanische Regierung erhöhte derweil den Einsatz im Propagandakrieg gegen Russland. US-Geheimdienste lieferten keine schlüssigen Beweise für dessen Verantwortung für den Abschuss des malaysischen Passagierflugzeuges am 17. Juli. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums behauptete nun aber, Russland beschieße von seinem Staatsgebiet aus Stellungen ukrainischer Truppen im Donbass mit Artillerie. Die Rebellen berichteten über heftige Kämpfe in Debaltsevo bei Donetsk. Mehrere Panzer der Gegenseite seien vernichtet worden. Außerdem gerieten offenbar in letzter Zeit zahlreiche Kiewer Soldaten in Gefangenschaft. Die Rebellen ließen sich offenbar versprechen, nicht zur Truppe zurückzukehren, und man schickte sie nach Hause. Der Spiegel kommt mit einem Foto auf die Internetseite zum Thema Ukraine-Krise. Da heißt es jetzt, die EU setzt russische Geheimdienstchefs auf die Sanktionsliste. Einreiseverbote und Kontosperrungen. Die EU hat wichtige Mitglieder des russischen Sicherheitsapparates auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Die Strafmaßnahmen sollen Moskau dazu bringen, die Separatisten in der Ukraine zu stoppen. Und so weiter und so weiter. Man hämmert und singt dieses Lied von Putin ist böse, Putin soll die Separatisten stoppen, wir werden die Ukraine übernehmen. Dass da ein brutaler Geheimdienst- und Propagandakrieg stattfindet, dass da ein Krieg stattfindet, der immer schmutziger wird und sich auszudehnen droht, das wird nicht gesagt. Gaza-Konflikt, wie gesagt, man hofft jetzt auf 12 Stunden Feuerpause. Der Spiegel sagt, 12 Stunden lang wollen Israel und die Hamas im Gaza-Konflikt die Waffen ruhen lassen. Was für ein Ausdruck. Als herrsche da Gleichwertigkeit der Waffen. Am frühen Morgen trat die Vereinbarung in Kraft. Wenige Stunden vor der Pause wurden nach Angaben von Palästinensern nochmal kurz 18 Menschen durch einen Panzerbeschuss getötet. Ich bitte dieses nochmal kurz zu entschuldigen, es klingt sehr zynisch und leider bin ich auch ein bisschen verbittert, wenn ich da hinschaue und diese Worte einfach nur so lese. Kommen wir zum Thema Deutschland. Kommen wir zum Thema, was die Deutschen so bewegt. Deutschland hat Probleme auf hohem Luxusniveau. Ein deutsches Problem ist im Moment die Ausländermaut. Der Seehofer macht diese Frage nämlich zur Koalitionsfrage. Seehofer lässt mal wieder die Muskeln spielen, schreibt der Spiegel. Der CSU-Chef macht den Fortbestand der schwarz-roten Koalition von der Einführung der umstrittenen PKW-Maut für Ausländer abhängig. Wie der Mindestlohn stehe auch die Maut im Koalitionsvertrag. Maut heißt auf den Autobahnen bei ausländischen Autos abkassieren, wie das hier die Katalanen auch machen. Die kassieren für alle, nicht nur für die Ausländer, die kassieren auch für ihre Katalanen, von ihren Katalanen selber ab. Die Deutschen sind da brutal, die sagen, nein, die Deutschen brauchen nicht zu bezahlen, unsere Autobahn ist gratis, aber die Ausländer sollen bezahlen. Wie gesagt, die Katalanen sehen das praktisch, die kassieren alles ab, sowohl Katalanen als auch Ausländer. Die Katalanen, die haben ja hier in Spanien sowieso den Ruf, so wie die Schwaben in Deutschland oder die Schotten, so geizig zu sein und knauserig und knickrig. So, ja. Und irgendwo ist natürlich was dran, ja. Also die Korruptionsfälle hier in Katalonien, die sind ja nicht weniger als in Restspanien. Und das sind dann eben katalanische Spekulanten, die sich da bereichern. Also fast jeden Tag wird irgendwo ein neuer Fall aufgedeckt. Also nicht nur bei Politikern, sondern auch bei Unternehmern, auch bei Bürgermeistern und so. Wirklich jeden zweiten Tag irgendwo ein neuer Skandal. Und was wir natürlich immer schon vermutet haben, Jordi Pujol, der Ex-Präsident der Landesregierung hier, also der katalanische Übervater, kann man sagen, 23 Jahre lang war der Präsident zwischen 1980 und 2003, hat 7 Kinderchen, die sind jetzt inzwischen, glaube ich, zwischen 42 und 56 oder 58 alt. Und jeder hier hat eigentlich das Gefühl, die sind doch unheimlich reich. Die müssen doch unheimlich reich sein. Aber gut, das wurde hat niemand interessiert, das aufzudecken, sich zu fragen, woher das kommt. Und so ähnlich wie der jetzige Präsident Artur Mas hat jetzt auch dieser Ex-Präsident Jordi Pujol gestern oder vorgestern bekannt, dass er 34 Jahre lang Geld versteckt hat im Ausland, in verschiedenen Steuerparadiesen und so. Das ist jetzt natürlich unschön, ja. Und jetzt stellt sich aber heraus, warum er das macht. Also er hat in den letzten Tagen, sagt er jetzt, die Situation reguliert, also das in Ordnung gebracht und das angemeldet und so und danach befragt, ja, wie das zustande kommt. Darf ich raten? Er hat das gemacht, damit das Geld nicht nach Madrid geht. Ja? Nein? Nee, also das glaube ich jetzt nicht. Damit das im Ausland sicher ist, ja. Vor dem Zugriff der Madrider. War natürlich in europäischen und gutes auch Argument, ne? In anderen Steuerparadiesen wie Kaimanische Inseln und so. Aber zu dem Thema, woher kommt dieses Geld? Ja, da gab es natürlich die tollsten Vermutungen. Er konnte das aber sofort klären. Ja, das ist eine Erbschaft von seinem Vater, der genau in der Zeit gestorben ist, wo er Präsident wurde 1980. Und das war natürlich eine sehr schwierige familiäre Situation und deshalb hatte er da keine Zeit dazu. Und dann hat er auch 34 Jahre lang nie den Moment gefunden, das in Ordnung zu bringen. Also die Frage erhebt sich natürlich, warum macht er das jetzt? Und da kommen jetzt seine Kinderchen ins Spiel, weil jeder weiß, die sind auch alle unheimlich reich und damit will er jetzt also andeuten, dass das eben von dieser Erbschaft kommt und dass die sich nicht ungerechtfertigt bereichert haben. Das wird natürlich, die waren schon immer reich, will er damit sagen. Aber das ist natürlich völliger Humbug, weil alle oder weiß ich, 6 von diesen 7 Kindern alle irgendwo, irgendwann was schon mal am Hals halten. Da ist ein Ältester, der ist jetzt 56, der heißt zufällig auch Jordi Pujol Ferrusola, das ist seine Mutter. Und also da wurde zum Beispiel, ist jetzt bekannt geworden, dass er zwischen 2004 und 2012 Banküberweisungen getätigt haben, auch wieder auf Steuerparadiese. 118 Transferencias Bancarias, Überweisungen, mit insgesamt über 32 Millionen, dann zusammen mit seiner Ehefrau in einem einzigen Jahr, wollte ich gerade sagen, 2012, nee, innerhalb von 5 Tagen Geld bewegt mit über 15 Millionen, dann ist er Aktionär bei X Gesellschaften. Und seine Frau ist mit drin verwickelt, dann kommt das Töchterchen Martha, die hatte also auch gut Geld verdient bei Projekten mit der katalanischen Verwaltung. Das gleiche für den nächsten Sohn, Giuseppe, der also 2002 war das wohl auch solche Geschichten zu laufen hatte. Dann Pera, Pujol Ferrusola, genau das gleiche. Ne? Da gab es die interessante Geschichte, in Tarragona war das da, sollte so ein Windpark, wie sagt man, Windräderpark installiert werden. Und der erste Informe war das, nein, das wird nicht gemacht und so. Und dann ein anderer Sohn von ihm, der da im Parlament war, oder nee, war Sekretär vom Industrie, was hier das Industrieministerium wäre, der dann da rumposaunt und hat gesagt, es ist die der politische Wille meines, nee, hat nicht gesagt meines Vaters, sondern des Präsidenten der Generalitat von Catalunya, diese Energiequelle voranzutreiben und Arbeitsplätze zu schaffen und so weiter. Ja. Und dann 2 Monate später wurde also der erste Bericht wieder zurückgenommen und wurde dann genehmigt. Und gerade dieser Oriol Pujol, der musste jetzt vor kurzem als Sekretär der Partei zurücktreten und es hat jetzt auch, glaube ich, sein Abgeordnetenmandat niedergelegt, weil er wieder in andere Bestechungsskandale verwickelt ist mit diesem TÜV da, mit Konzessionen für TÜV und Uleg, der Jüngere, der jüngste Sohn, der hatte Aktivitäten in Las Palmas, in Gran Canaria, die auch denunziert wurden vor. Ja, also das stimmt alles nicht, das sind alles Gerüchte, die waren schon immer reich, die haben sich nicht bereichert, das will er damit sagen. Weitere Meldungen, Nahrungsmittelkrise. Die UNO warnt vor Hungersnot im Südsudan. Mal wieder. Im Südsudan droht durch den Bürgerkrieg eine Hungersnot. Die Nahrungsmittelkrise dort sei die schlimmste der Welt. Der Sicherheitsrat der UNO hat die Geberländer erneut zu weiteren Hilfen aufgerufen. Dann, wie gerade auch gehört, der Flüchtlingsstrom von Kindern aus Mittelamerika in Richtung USA reißt nicht ab. Obama droht aber mittlerweile mit der Abschiebung von Kindern. Die Zahlen und die Schicksale sind dramatisch. Seit vergangenem Oktober haben Zehntausende Minderjährige illegal die Grenze zu USA überquert. Viele von ihnen kommen aus Mittelamerika. US-Präsident Barack Obama droht nun, wie gesagt, erneut mit drastischen Konsequenzen. Werfen wir einen Blick auf die Internetseite der Taz. Da hatten wir gerade, wie gesagt, das Thema Antisemitismus in Frankreich erwähnt. Dann gibt es Meldungen zum Thema Abschiebung nach Bundesgerichtshofurteil zu Abschiebegefängnissen. 30 Abschiebehäftlinge durften aus den Knästen raus. Das ist ja eine gute Meldung. Eine Grünen-Ministerin fordert das Ende der Abschiebehaft. Die CSU pocht weiter darauf. Dann geht es um das Thema linke Opposition in Russland. Was machen die Russen eigentlich mit den Linken, die da auch ihren Teil am Sozialsystem reklamieren? Der linke Sergei Udalzow und sein Mitangeklagter Leonid Rasvoschajew werden wegen Aufrufs und Organisation von Massenunruhen verurteilt. 4,5 Jahre Lagerhaft. So gemütlich bzw. ungemütlich geht es in Putins Russland zu. Dann auch die Taz berichtet über den Israel-Angriff auf den Gazastreifen. Die nennen das Gaza-Konflikt. Vorgesehen war eine einwöchige Feuerpause ab Sonntag, doch Israel lehnt den Vorschlag zur Waffenruhe von US-Außenminister Kerry ab. EU will nicht mehr Papiertiger sein. Sanktionen wegen Putins Politik. Seit März drohen die Europäer. Nun soll es losgehen. Europa beschränkt Handel mit Russland wegen der Ukraine-Krise drastisch. Hierzu sagt übrigens die Neue Welt etwas Interessantes. Die sagen, von wegen herrschende Klasse. Politiker verderben das Geschäft mit Russland. Statt ihre Interessen durchzusetzen, mutieren die Wirtschaftsbosse zu Mitläufern. Ist natürlich interessant, wenn man gegenliest, wie die Taz es bringt, wie die Junge Welt es bringt und wie es dann auch im Spiegel steht. Da spiegeln sich dann eben die Meinungen der Chefs dieser Zeitungen. USA warnen vor sofortigem Raketentransfer an Separatisten. Die pro-russischen Kämpfer in der Ukraine sollen schon sehr bald aus Moskau mit schweren Raketensystemen versorgt werden. Zu diesem Schluss kommen US-Geheimdienste. Das Kriegsgerät befindet sich demnach in unmittelbarer Nähe der Grenze. So sichern die sich auch ihre Jobs, die US-Geheimdienste. Wir denken jetzt automatisch an die Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein und viele, viele andere Dinge, die diese genialen Geheimdienste so herausgefunden haben, um dann einen Konflikt bzw. eine Bombardierung zu rechtfertigen. Die jungen Hasen wollen es ihren älteren Kollegen nachmachen. Die U19-Europameisterschaft, da steht Deutschland im Halbfinale. Im letzten Vorrundenspiel gegen die Ukraine sicherte der Bremer David Selke mit einem Doppelpack den Gruppensieg. In der nächsten Runde treffen die DFB-Junioren dann auf Österreich. Dann zwei Meldungen aus Spanien. 12.000 Wohnungen werden in Barcelona ohne Genehmigung an Touristen vermietet. Das schätzt der örtliche Hotelverband. Gegen 8 Betreiber von Vermittlungsplattformen im Internet wurden bereits Strafen von bis zu 30.000 Euro verhängt. Doch für die von der Wirtschaftskrise geplagten spanischen Gastgeber sind die meist unversteuerten Nebeneinkünfte unentbehrlich, um ihre Hypotheken zu tilgen und die gestiegenen Preise für Wasser, Strom und Gas zu bezahlen. Hast du auch schon was vermietet bei dir? Ich muss froh sein, wenn ich nicht bald gekündigt werde, ne? Oder selber gehen muss, weil ich die Miete nicht mehr zahlen kann. Aber in gewisser Weise steht es im Widerspruch zur Meldung, die man hört, dass jetzt die Privaten in Spanien eine Riqueza Bruta, also ein Reichtum, Wohlstand vor Abzug der Schulden haben, von 2, man höre und staune, Billionen Euros. Ja? Und also alles zusammengezählt, jetzt nur, warum merken die Leute das nicht? Warum müssen die ihre Wohnung vermieten, damit sie noch bis zum Wohnungsende kommen oder ein oder zwei Zimmer, wenn sie eine größere Wohnung haben, vermieten müssen? Ja? Jetzt, wie immer, ist die Frage, wie verteilt sich das? Ne? Und 30 Milliarden nur zwischen 2012 und 2013. Gut, aber natürlich gleichzeitig, also das sind Sachen, die an der Börse stattfinden. Ne? Die Börse geht wieder rauf, die Risikoprämie ist runtergegangen. Das heißt, die Spekulanten, die gehen jetzt wieder an die Börse, kaufen Aktien in der Hoffnung, dass sie übermorgen dann wieder teurer verkaufen können. Und bis jetzt hat es funktioniert. Ja, also der Börsen ist wieder raufgegangen, aber bläht sich natürlich die nächste Blase hier auf. Also der Löwenanteil natürlich von diesem zugewachsenen Wohlstand ist bei diesen Spekulanten angesiedelt und auf der anderen Seite gleichzeitig, was die Familien angespart hatten, zum Beispiel auf dem Sparbuch angelegt oder so, das geht runter. Ja. Das sind halt die zwei Sachen. Und da gab es jetzt eine Studie dazu von der OECD zu diesen Ungleichheiten zwischen Reich und Arm. Und das Ergebnis war, dass Spanien jetzt sogar noch hinter Rumänien und Griechenland liegt. Ja. Und da muss man dann jetzt eben dagegen halten, zum Beispiel Leute wie diese Familie Pujol da, die genau die gleichen Schweine, die uns sagen, wir haben in den letzten Jahren über unsere Verhältnisse gelebt und deshalb müssen wir euch jetzt alles kürzen und sparen und die Löhne runtersetzen. Das ist, was stattfindet. Ein paar weitere kurze Meldungen noch zum Schluss dieses Katastrophenblogs. Google löscht fleißig. 91.000 Löschanträge erhielt der Konzern bis Mitte Juli. Ein Drittel davon wird abgelehnt. Jedes zweite Gesuch erfüllt das Unternehmen ohne weitere Prüfung. Dann gibt es eine Meldung zum Thema Krach um Crowddienst Uber. Weiter mit Taxi-App in Hamburg. In Hamburg dürfen vorerst weiter Touren vermittelt werden. Taxifahrer drängen Großstädte, den Mitverdienst Uber-Pop zu stoppen. Auch hier in Barcelona ein Riesenthema, beziehungsweise hier in Spanien, dass eben private Autofahrer den Taxifahrern Konkurrenz machen im Internet, indem sie ihr Fahrzeug und ihre Touren als Mitfahrgelegenheit im Internet anbieten, für wenig Geld, natürlich viel, viel billiger als ein Taxi. Starrender Licht. Die Welt da draußen wartet nur auf mich. 100 Pferde stürmen mit mir durch Morgengrauen. Auf dem Weg dorthin hör meine Sorgen auf. Im freien Fall durch das gelobte Land. Kein Plan B und auch kein O. Notausgang. Nichts hält mich auf meinem Thron aus Flammen. Im freien Fall durch das gelobte Land. Zwei Zylinder von Adrenalin. Gewitter, die durch die Straßen ziehen. Dunkles Leder umarmt mich wie das pure Glück. Im freien Fall durch das gelobte Land. Kein Plan B und auch kein Notausgang. Zeit zerreißt und die Weite bricht. Die Ferne naht und ich bremse. Wartet nur auf mich. 100 Pferde stürmen mit mir durchs Morgengrauen. Auf dem Weg dorthin hör meine Sorgen auf. Im freien Fall durch das gelobte Land. Kein Plan B und auch kein auf meinem Thron aus Flammen. Im freien Fall durch das gelobte Land. Also satzen wollen, dass ich nie mehr geh. Ihre Sonne ist Gas, egal wie hoch sie steht. Durch das gelobte Land. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda in Barcelona. Ich möchte einen Film empfehlen. Der Film heißt Zwei Leben, ein deutsches und norwegisches Filmdrama aus dem Jahr 2012, das auf eine wahre Begebenheit anspielt. Der Film basiert auf dem bisher unveröffentlichten Roman Eiszeiten von Hannelore Hippe. Während Zwei Leben in Norwegen bereits im Oktober 2012 Premiere feierte, erschien er in Deutschland fast ein Jahr später und hier in Spanien jetzt vor, sagen wir mal, 3 bis 4 Wochen. Der Film wurde als deutscher Beitrag für den Oscar eingereicht, aber bei den Nominierungen für die Kategorie Bester fremdsprachiger Film dann nicht berücksichtigt. Produktionsländer sind Deutschland und Norwegen. Die Originalsprache ist Deutsch, Norwegisch, Englisch, Russisch und Dänisch. Der Film dauert 97 Minuten. Regie führt Georg Maas und Judith Kaufmann, Doppelregie. Das Drehbuch stammt von Georg Maas, wie gesagt, nach einer Romanvorlage. Die Besetzung: Juliane Köhler spielt Katrine Evensen-Nørdal, Liv Ullmann, Else Evensen, Sven Nordin, Ken Duggan, Julia Bache-Willig und Rainer Bock. Ein paar Worte zur Handlung. In der Nähe vom norwegischen Bergen lebt in einem Holzhaus an einem Fjord das Ehepaar Katrine und Beate Myrdal gemeinsam mit der studierenden Tochter, die inzwischen selbst ein Baby hat, und ihrer Großmutter glücklich zusammen. Beim Mauerfall 1990 jedoch drehte sich das Geschehen, als ein junger Anwalt aus Deutschland bei ihnen aufkreuzt. Demnach soll Katrine die Tochter eines deutschen Wehrmachtssoldaten sowie einer Norwegerin sein, die als ein sogenanntes Besatzungskind von den Nationalsozialisten aus Lebensbornheime nach Deutschland verschleppt worden sei. Mit 20 floh Katrine aus der DDR nach Norwegen, um ihre Mutter zu suchen. Der Anwalt will nun, dass Katrine als Zeugin bei einer Anhörung aussagt, um Wiedergutmachung zu erhalten. Sie jedoch lehnt zunächst ab, um vorgeblich ihre Mutter Else vor erneutem Gerede zu schützen. In Rückblenden wird die Geschichte Katrines erzählt, in der der Zuschauer erkennt, dass ihre wahre Identität eine andere ist und dass sie eher eine Mittäterin als ein Opfer ist. Ist es wirklich immer richtig, die Wahrheit zu sagen? Ist es nicht manchmal besser, die Dinge auf sich beruhen zu lassen, als eine Katastrophe auszulösen? Hallo, Thüri. Na, bist du schon wach? Du, Oma hat eine super Idee. Sie könnte für ein paar Monate bei uns wohnen, bis Thüri aus dem Gröbsten raus ist. Nein. Wir finden das eine super Idee, Oma. Bis dann. Hallo Mama. Prost. Sven Schulter, ich bin von der Kanzlei Höchstedt und Co. Kann ich Katrine Evensen sprechen? 1969 wurde eine Frau in der Ostsee aufgegriffen. Sie sagte, sie sei aus der DDR geflohen, um ihre norwegische Mutter zu suchen. Das ist Katrine. Da war sie gerade angekommen hier. Die Stasi war überall. Die haben Flüchtlinge auch im Westen verfolgt. Warum hast du mir nie was davon erzählt? Du wirst deinem Mann sagen, dass du einen anderen liebst und mit ihm das Land verlassen wirst. Und wenn ich es nicht mache? Ich sehe doch, dass mit dir was nicht stimmt. Ich kann es dir aber nicht sagen. Ich habe da was bekommen, aus Deutschland. Es hat mit deiner Familie zu tun. Ich bin's, Katrine. Hier ist Vera. Ich bin in Gefahr. Wo warst du? Du steckst tiefer drin, als du dachtest. Dass sowas passiert, davon war nie die Rede! Das sind doch alles nur Lügen! Ich begleite dich. Das muss ich alleine machen. Ich heiße Katrine Evensen. Wer bist du denn, Mama? Das ist doch alles falsch. Das ist nicht wahr. Was ist dann wahr? Ich kann den Film empfehlen. Er ist spannend gemacht und zeigt ein wirklich abgründiges Kapitel der deutschen bzw. der europäischen Geschichte. Und was auch interessant ist, ein bisher vergessenes oder untergebuttertes Kapitel. Vielleicht kurz ein paar Worte zu den historischen Bezügen. In den Jahren 1940 bis 1945 gab es zahlreiche norwegische Frauen, die vor allem nach dem Krieg als sogenannte Tyskatöser verunglimpft wurden, weil sie eine Beziehung mit Soldaten aus Deutschland hatten, aus denen Schätzungen zufolge etwa 11.000 bis 12.000 Kinder, sogenannte Tyskabarna, hervorgingen. Von den Nationalsozialisten begrüßt, richtete die Schutzstaffel Kinderheime ein, die Schutzstaffel heißt die SS, um das germanische Erbgut zu fördern. Zwischen 1943 und 1945 wurden 250 von diesen Kindern aus den Heimen nach Deutschland in ein Kinderheim verschleppt, die meisten im heutigen Sachsen. Die Drehbuchautoren besuchten zahlreiche Personen, die als Kinder nach 1945 nach Deutschland verschleppt worden waren. Von ihnen kannten die wenigsten ihre leiblichen Eltern. Sie wuchsen zum Großteil bei Pflegeeltern oder in Kinderheimen in der DDR auf. In den 60er und 70er Jahren wurden so DDR-Agenten von Osten via Norwegen auch in die Bundesrepublik geschleust, denn die Stasi rekrutierte viele von diesen Kindern als Spione. Diese Kinder wurden erpresst. Als bekanntester Fall gilt der Fall Ludwig Bergmann. Ein Spion namens Hempel wurde als Sohn getarnt, bei dessen Familie in Haugesund eingeschleust. Bergmann selbst, der seine Familie nicht kannte, erfuhr die Geschichte erst im Alter von beinahe 60 Jahren, als er mit Angehörigen zusammentraf. Tja, abgründige Geschichten aus einer abgründigen Vergangenheit. Einmal völlig leer zu sein von all den Dingen, die dich tagsüber belasten oder nachts den Schlaf rauben. Kannst du dir vorstellen, wie es ist an Sommertagen? Du streckst die Beine Richtung Meer, bist in der Leere verloren und alles kümmert dich nicht mehr. Einen Tag zu verträumen, was für ein Gefühl muss es sein, wenn man dann wieder erwacht? Oder einmal zu sitzen mit dem Kalender in der Hand, von seiner Lehre zu wissen, überwiegt die Freude über den Ausnahmezustand. Wie es ist an Sommertagen, du streckst die Beine Richtung Meer, bist in der Leere verloren und alles kümmert dich. Studierst in fernen Horizont, schließ die Augen und genieß es mal allein zu sein, ganz egal was später kommt. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión, 23 años. Einen zweiten Film, den ich gesehen habe, den kann ich auch empfehlen, eine Art Gute-Laune-Kino-Streifen. Der heißt auf Englisch Sunshine on Leith. Leith ist ein Name für Edinburgh. Und auf Spanisch heißt er Amanece en Edimburgo. Und der Film hat wirklich sehr viel Charme. Es ist ein Musical. Ein Musical der direkten und völlig unorthodoxen Art. Man sieht Bilder von Soldaten im Einsatz in Afghanistan. Man sieht, wie einem von diesen Soldaten der Unterleib weggesprengt wird, ein Bein. Und irgendwann sieht man die gleichen jungen Männer in Edinburgh in Schottland. Zwei von ihnen kehren nach Hause, der andere auf die Rehabilitationsstation in einem Krankenhaus. Und plötzlich beginnen sie aber zu singen. Schon auf dem Weg zur sogenannten Front, wie immer man das auch nennen soll, singen sie. Dann gibt es einen bunten Reigen an Irrungen und Wirrungen der Liebe. Und der Charme dieses Films besteht eben darin, dass da völlig frisch und fröhlich drauf losgesungen wird. Die Gesangseinlagen sind klasse. Der Regisseur ist Dexter Fletcher. Die Stars sind Antonia Thomas, George McKay, Jason Fleming. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Der Film zeigt eigentlich, wie auf heitere und unbeschwerte Art die Liebe funktioniert, beziehungsweise wie sie nicht funktioniert, wenn die Leute sich nicht verstehen. Wie gesagt, ein harmloses Kinoerlebnis. Ich habe hier mal den Trailer reingeholt. Jetzt fährt der Panzer auf eine Bombe. Jetzt sieht man Bilder von Edinburgh. Edinburgh heißt Leith auf Schottisch. Die Jungs kommen nach Hause, die Mama freut sich. Und jetzt sieht man, der eine ist schon verlobt mit der Schwester des anderen. Und jetzt wird schon gesungen. This one's different. Different how? He's just gonna be staring at your tits. It's English. It's English. I'm on my way from misery to happiness today. Ja, also, wie gesagt, wer ein harmloses, nettes, schönes, freundliches Kinoerlebnis will, dem empfehle ich diesen Film. Bei aller anfänglichen Dramatik bringt er zum Schluss doch die Liebenden auf irgendeine Art zusammen. Nicht alle, aber die meisten. Jo. Deutsch-norwegischen Film vorgestellt haben, möchte ich auch eine Kunja einspielen, die wir schon seit langem hier im Kasten haben, im Petto. Das ist unsere norwegische Kunja. Mal hören, wie sich das anhört. Mal gucken. Ja, ich sende einen Hilsen til alle lytterne av dette radioprogrammet. Ingemannsland. Jo, das war norwegisch. Okay, Jungs und Mädels, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, also nächste Woche gibt's dann keine, vermutlich höchstwahrscheinlich keine Live-Sendung. Das heißt, hat einen angenehmen kollateralen Effekt, dass ich dann nicht so früh aufstehen muss. Und das ist die nächste Zukunft und die weitere Zukunft. Ja, da hat mal jemand gesagt, also die Warnung der Bourgeoisie und ihre Sprache oder der Politiker und der Medien als Warnung: mit Betreten und Befahren des Privateigentums fängt es an und mit der Enteignung hört es auf. Also da muss ich diesen Propagandisten doch mal recht geben. Ne? Da, das stimmt, das finde ich auch. Ne? Wir müssen anfangen, deren Privateigentum, das sie zusammengestohlen haben, zu begehen und zu befahren, damit es bald hoffentlich mit einer Enteignung endet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Niemandsland wird sehr wahrscheinlich dann eine Musiksendung hinterlassen mit viel Musik, mit wenig Wortbeiträgen. Konstantin Wecker wurde befragt, ob Musik, politisch engagierte Musik, die Welt verändern kann. Und er sagt, Musik verleiht den Menschen Kraft zum Widerstand. Er sagt, vielleicht bin ich einer der wenigen, die definitiv der Meinung sind, dass engagierte Kunst die Welt verändern kann und sie auch schon verändert hat. Ein Blick in die Historie kann erklären, warum ich diese etwas solitäre Position vertrete. Selbstverständlich gehen wir heute davon aus, dass wir in einem sehr ungerechten Gesellschaftssystem leben. Daher scheint die These nachvollziehbar, die engagierte Kunst habe nichts bewirkt. Seit den 1970er Jahren mussten wir erleben, dass Individuen, Meinungen, ganze Bewegungen und auch die Kunst eingekauft worden sind. Die Macht des Erfolgs und des Geldes ist verführerisch. Darin unterscheiden sich Musiker nicht von Politikern und Wirtschaftsbossen und verändern auch die engagiertesten Menschen, wenn man ihnen genug Geld hinwirft. Aber Konstantin Wecker bleibt dabei, Musik kann die Welt verändern. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Hörerinnen und Hörer von Niemandsland, Agur, jau, halten Sie die Ohren steif. Tschüss, ein schönes Wochenende. Will dir Poesie sein, in stillen Musenstunden? spiegeln, sie spiegeln meine Seele nicht, meine Seele nicht. Ich bin ein offenes Buch, ein offenes Buch. Sommer im Niemandsland.